Erster, das sind die Regeln, die du dem Volk geben sollst. Zweiter, kaufst du einen hebräischen Sklaven? Er arbeitet 6 Jahre. Im 7. Jahr ist er frei. Dritter, kam er allein? Dann geht er allein. Hatte er eine Frau? Dann geht sie mit. Vierter, gab der Herr ihm eine Frau? Gehören die Kinder dem Herrn? Dann geht der Mann allein. Fünfter, vielleicht sagt der Sklave, ich liebe meinen Herrn und meine Familie. Ich bleibe hier. Sechster, der Herr bringt ihn vor Gott. Er macht ein Loch in sein Ohr. Er bleibt Sklave. Siebter, verkauft ein Vater seine Tochter? Sie wird nicht wie die Männer frei. Achter, gefällt sie dem Herrn nicht? Er darf sie nicht an Fremde verkaufen. Er lässt sie frei. Neunter, gibt er sie seinem Sohn? Er muss sie wie eine Tochter behandeln. Zehnter, heiratet er eine andere Frau? Er gibt der ersten Frau weiter Essen und Kleidung. Elfter, tut er das nicht? Dann ist sie sofort frei. Sie bezahlt kein Geld. Zwölfter, schlägt jemand einen anderen tot? Dann muss dieser Mensch sterben. Dreizehnter, war es ein Unfall? Gott hat es so gewollt. Der Täter darf an einen sicheren Ort. Vierzehnter, tötet jemand einen anderen mit Absicht? Dann muss er sterben. Hole ihn sogar von meinem Altar weg. Fünfzehnter, schlägt jemand seinen Vater oder seine Mutter? Er muss sterben. Sechzehnter, stiehlt jemand einen Menschen? Er verkauft ihn oder behält ihn. Er muss sterben. Siebzehnter, verflucht jemand seinen Vater oder seine Mutter? Er muss sterben. Achtzehnter, zwei Männer streiten. Einer schlägt den anderen. Der Mann muss im Bett bleiben. Neunzehnter, kann der Mann wieder gehen? Der Täter bezahlt Geld für die Zeit. Er bezahlt den Arzt. Zwanzigster, schlägt ein Herr seinen Sklaven tot? Dann bekommt der Herr eine Strafe. 21. lebt der Sklave noch 1 oder 2 Tage? Dann gibt es keine Strafe. Der Herr hat Geld für ihn bezahlt. 22. Männer kämpfen und stoßen eine schwangere Frau. Das Baby kommt zu früh. Der Täter zahlt Geld. 23. gibt es einen schlimmen Schaden? Dann gilt Leben für Leben. 24. Auge für Auge. Zahn für Zahn. Hand für Hand. Fuß für Fuß. 25. Brandwunde für Brandwunde. Wunde für Wunde. Beule für Beule. 26. schlägt ein Herr seinem Sklaven ein Auge aus. Der Sklave wird dafür frei. 27. schlägt er ihm einen Zahn aus. Der Sklave wird dafür frei. 28. tötet ein Rind einen Menschen? Man tötet das Rind mit Steinen. Der Besitzer ist frei. 29. war das Rind gefährlich? Wusste der Besitzer das? Dann sterben das Rind und der Besitzer. 30. darf der Besitzer Geld zahlen? Er zahlt so viel, wie man von ihm verlangt. 31. stößt das Rind ein Kind? Es gilt die gleiche Regel. 32. stößt das Rind einen Sklaven? Der Besitzer zahlt 30 Silberstücke. Das Rind stirbt. 33. lässt jemand ein Loch offen? Fällt ein Tier hinein? 34. der Besitzer des Lochs zahlt Geld. Das tote Tier gehört ihm. 35. tötet ein Rind ein anderes Rind? Sie verkaufen das lebende Tier und teilen das Geld. 36. war das Rind gefährlich? Der Besitzer zahlt ein neues Rind. Das tote Tier gehört ihm. 37. stiehlt jemand ein Rind oder ein Schaf? Er gibt 5 Rinder für ein Rind zurück. Er gibt 4 Schafe für ein Schaf zurück.